At the beginning of November 1998, a huge and strong hurricane approached Central America and it started raining. Anfang November 1998 zog ein heftiger Sturm auf über Mittelamerika und es begann zu regnen. Zu viel Regen über dem Paradies. Demasiada lluvia sobre el paraíso. Anfang November 1998 zog ein heftiger Sturm auf über Mittelamerika und es begann zu regnen. Zu viel Regen über dem Paradies. Too much rain over paradise. Rain over paradise. Too much rain over paradise.